haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Schlafwandlerin. Erster Teil. Die Nacht war klar und kühl. So kühl, dass kaum eine Menschenseele zu sehen war in dem kleinen Park am See. Frau Dobeck war groß und schlank und sie machte auch sonst einen guten Eindruck. Ich versuche, wach zu bleiben, jede Nacht. Manchmal gelingt es mir, aber je älter ich werde, umso mehr Schlaf benötige ich, nicht wahr? Es genügt eine Stunde und schon geht das Theater los. Schlafwandeln ist kein Verbrechen. Die meisten Leute wandeln nur bis zu ihrem Kühlschrank oder auf die Toilette. Mord ist aber ein Verbrechen, nicht wahr? Sie bringen im Schlaf Leute um. Unvorstellbar, nicht wahr? Aber ich muss leider mit dem Schlimmsten rechnen. Naja, ins Gefängnis muss ich dafür nicht, aber wahrscheinlich in einer geschlossenen Anstalt. Also da bringe ich mich lieber um. Oder lasse mich operieren. Schlafwandel lässt sich operieren? Ach, heutzutage lässt sich doch alles operieren. Sie können den Leuten fremde Hände transplantieren und Kurzsichtige mit dem Laser wieder normalsichtig machen. Da muss es doch auch eine Stelle im Gehirn geben, die man operieren kann, damit ich endlich nicht mehr schlafwandle, nicht wahr? Vielleicht sollten Sie mir vor der Operation schildern, weshalb Sie mich engagieren möchten. Vor 3 Tagen wachte ich am Morgen in meinem Bett auf und neben meinem Kopfkissen lag eine Brieftasche. Davon träume ich seit Jahren. Aber auf meinem Kopfkissen liegt höchstens jemand, der es auf meine Brieftasche abgesehen hat. Ich war zuerst natürlich überrascht, schaute mir die Brieftasche an. Geld, Kreditkarten, Visitenkarten, alles war drin, nicht wahr? Die Brieftasche gehörte einem Klaus Kroll, ein Name, der mir nichts sagte. Bis ich am Tag darauf in der Zeitung las, dass dieser Kroll in jener Nacht in seiner Wohnung ermordet worden ist, erstochen. Sehen Sie diese Kratzer da auf meiner Wange? Die stammen aus der fraglichen Nacht. Ach, ich kann mich an nichts erinnern. Aber ich weiß, dass ich schon durch die halbe Stadt spaziert bin im Schlaf. Ach Gott, es nützt alles nichts. Ich kann mich einschließen, den Schlüssel verstecken, einen Alarm einrichten, der auf jede Bewegung in meinem Zimmer reagiert. Alles vergeblich, nicht wahr? Ich wandle durch die Nacht und nichts kann mich wecken. Und ich soll heraus... Nacht und nicht... ...tatsächlich im Schlaf... zugestochen haben. Ich bin zutiefst beunruhigt. Ich kann seither kein Auge zutun, nicht wahr? Naja, das ist zwar sehr erfreulich in meiner jetzigen Situation, aber die Ungewissheit, die frisst mich innerlich auf. Sie drückte meine Hand auf ihre inneren Organe. Ich spürte ihr Herzklopfen und versprach ihr, wach durch die Welt zu wandeln und aufzuklären, was aufzuklären war. Sie dankte es mir mit ein paar Scheinen, die sie in der fraglichen Brieftasche gefunden hatte. Bei der Polizei traf ich auf einen Beamten, der mit schlafwandlerischer Sicherheit Kreuzchen auf ein Formular malte. Diese neuen Standardformulare machen uns Beamten das Leben einfacher, Maloney. Dieses hier ist gerade in der Vernehmlassung. Man kann damit präzise eine Zeugenaussage erfassen, ohne ein Wort schreiben zu müssen. Das ist natürlich sehr nützlich. Schließlich können die wenigsten Polizeibeamten heute noch einen Buchstaben von einer Zahl unterscheiden. Hier zum Beispiel, Maloney. War das Subjekt, das Sie sahen, A. männlich, B. weiblich, C. kindlich, D. tierisch, E. außerirdisch, F. zweirädrig, G. vierrädrig, H. Muster? Moment mal, da kann etwas nicht stimmen. Die haben dreirädrig vergessen, Maloney. Und was für Kreuzchen sind auf den Zeugenaussagen im Mordfall Kroll? Kroll? Ach so, der A54W7N1-Fall. Werden die Mordfälle neuerdings in Kreuzworträtsel integriert? Das dient der Effizienz, Maloney. Für alles gibt es künftig eine Abkürzung. Hier, sehen Sie. A54 bedeutet Alter 54. W7 heißt Waffe 7. Das ist eine Stichwaffe. Und N1 heißt... nigerianische Betrügerbanden. Und was haben die Nigerianer mit dem Mordfall Krolls? Nigerianische Betrügerbanden. Ahnung, Maloney. Aber wenn es so auf dem Formular vermerkt ist, dann stimmt es auch. Kroll wurde überfallen und ausgeraubt. Er hat den oder die Täter vermutlich in die Wohnung eingelassen. Ich glaube, dieses N ist in Wirklichkeit ein W. Üble Sache, Maloney. W1 heißt nämlich Widerstand gegen die Staatsgewalt. Die Leiche muss sich gegen die Verhaftung gewehrt haben. Egal, die Staatsgewalt. Dieses neue Formular ausfüllen, sonst kriege ich kein Mittagessen in der Kantine. Er machte ein paar Kreuze und faxte das Formular in die Kantine durch. Wenig später kam ein Fax zurück mit der Frage, ob er wirklich Gulasch mit Thunfisch und einem halben Hähnchen bestellen möchte. Ehe mir schlecht werden konnte, verließ ich das Gebäude. Am Nachmittag traf ich Herrn Obrecht. Seit 25 Jahren erforsche ich den Schlaf, Tag und Nacht. Ich möchte hinter das Geheimnis des Schlafes kommen und ich habe eine revolutionäre Theorie entwickelt. Und was haben Sie über Schlafwandler herausgefunden? Ein äußerst interessantes Thema. Wussten Sie, dass in der Kindheit fast jeder einmal im Schlaf gewandelt ist? Das nimmt später ab. Dafür nimmt der Bauchumfang zu. Während meinen intensiven Studien ist es mir leider nicht möglich, mich gesund zu ernähren. Um ehrlich zu sein, habe ich während eines Aufenthaltes in den USA vor über 30 Jahren meine Liebe zu Hamburgern und Pommes entdeckt. Seither kann ich nicht mehr davon lassen. Und was ist mit den Schlafwandlern? Essen die heimlich Fastfood? Meine Theorie ist bahnbrechend. Der Traum ist gar kein Traum, sondern ein paralleles Leben, das wir führen. Wenn Sie von jemandem träumen, dann träumt dieser auch von Ihnen. Sie begegnen sich sozusagen im Traum. Unser Unterbewusstsein sorgt jedoch dafür, dass sich immer nur der eine daran erinnern kann. Und wenn jemand von seiner toten Mutter träumt, die ihn immer liebevoll verprügelt hat? In der Traumwelt gibt es keine Toten. Dieser Freud und all die anderen haben sich geirrt. Träume sind eine zweite Realität, die wir genauso leben wie unser normales Leben. Schlafwandler können diese beiden Leben nicht voneinander trennen. Sie leben in beiden Realitäten gleichzeitig. Kann ein Schlafwandler einen Mord begehen? Eine äußerst interessante Frage. Ja. Und wie lautet die äußerst interessante Antwort auf die Frage? Darüber muss ich zuerst nachdenken und forschen. Kommen Sie in 12 Jahren wieder vorbei, dann weiß ich mehr. Jetzt aber muss ich mir einen Hamburger reinziehen. Möchten Sie auch einen? Er füllte ein Formular aus, das verdächtig jenem glich, das in der Polizeikantine für Unruhe gesorgt hatte. Obrecht faxte das Formular ebenfalls und wenig später lieferte ihm ein Kurier einen vierfachen Cheeseburger. Ich ging zu einem Imbissstand und aß eine Wurst, die ganz formularlos gebraten worden war. Als es dunkel wurde, legte ich mich vor dem Haus meiner Klientin auf die Lauer. Mein Name ist Gaub. Ich bin auf Bewährung. Mein Name ist Meloni und Ihre Bewährung interessiert mich nicht. Ein interessantes Haus, hm? Möchten Sie Näheres über die verschiedenen Wohnungen erfahren? Vielleicht sollten Sie nach Hause gehen und in aller Ruhe ein Formular ausfüllen. Ein Formular? Wozu soll das gut sein? Es würde mir zu mehr Freiraum verhelfen. Sie möchten ungestört sein. Das kann ich gut verstehen. Allerdings sind in dem Haus kaum unbekleidete Frauen zu sehen. Das ist mir ganz richtig. Friere so leicht, wenn ich Nackedeis sehe. Seit ich nämlich in Therapie bin, interessiere ich mich nur noch für bekleidete Frauen. Das ist ein enormer Fortschritt. Sie sind ein Spanner? Sie etwa nicht? Ich bin beruflich hier. Was denn? Mit Spannern kann man Geld verdienen? Weshalb sagt mir das denn niemand? Ich beobachte eine Schlafwandlerin. Ach so, die Frau Dobek, nicht wahr? Sie kennen die Frau. Ich bin ihr einige Male gefolgt, aus therapeutischen Gründen. Ich werde Ihnen gleich die Nase krümmen, aus therapeutischen Gründen. Frau Dobek trifft sich nachts mit einem Liebhaber. Ein seltsames Schauspiel. Sie folgt ihm und er tut so, als sei ihm das egal. Sieht aus wie ein inszeniertes Rollenspiel oder so. Gemeinsam warteten wir auf Frau Dobek. Doch außer einem älteren Mann, der einen Hund Gassi führte, kam niemand aus dem Haus. Der Spanner wurde müde und ging. Ich blieb, bis die Sonne auf und meine Geduld zu Ende ging. Am nächsten Morgen traf ich meine Klientin in einem Supermarkt. Sie war müde und überdreht zugleich. Ich erzählte ihr von dem Spanner und sie lachte. Doch das Lachen hielt nicht lange an. Ich soll mich nachts mit einem Geliebten treffen? Ach, das ist doch Unsinn, Melanie, ja? Also ich meine, das müsste ich doch merken, wenn ich nachts mit einem Mann, also alleine schon der Geruch, da bleibt doch irgendwas zurück, oder? Vielleicht duschen Sie danach und frühstücken mit dem Kerl. Ach, das macht doch alles keinen Sinn. Oder glauben Sie, dass ich mit diesem Karl Kroll etwas hatte? Und weshalb nur nachts? Weshalb rief er nie bei mir an, nicht wahr? Schrieb Liebesbriefe, schickte mir Blumen, all den Quatsch, den Verliebte so machen. Was machen Sie eigentlich tagsüber? Arbeiten Sie oder ernähren Sie sich von den Brieftaschen, die Sie nachts mit nach Hause nehmen? Ich bin krankgeschrieben, schon seit Jahren. Lebe von einem Invaliden. Ich kann mich tagsüber nicht auf eine Arbeit konzentrieren. Ich bin zwar wach, aber das Leben rauscht an mir vorbei. Seit einem Jahr verdiene ich mir etwas dazu. Ich gehe zweimal in der Woche an die Uni. Was denn? Studieren wird neuerdings bezahlt. Vielleicht sollte ich mich auch einschreiben. Ich könnte das Altertum studieren oder die Vorzüge heimischer Studentin. Ich beteilige mich an einer Studie über Somnambulismus. Das ist der wissenschaftliche Ausdruck für Schlafwandel oder Mondsucht. Mondsüchtig sind Sie auch. Heulen Sie nachts mit den Hunden um die Wette. An der Uni werden meine Gehirnströme gemessen. Naja, vielleicht findet man heraus, was man in meinem Kopf reparieren muss, damit ich aufhöre, durch die Nacht zu wandeln. Zwei Stunden später begleitete ich sie an die Uni. In einem nüchternen Raum, der wie ein Spitalzimmer aussah, legte sich meine Klientin auf ein Bett. An ihren Schläfen wurden Sonden befestigt und auf einem Monitor wurden die Gehirnströme sichtbar. In etwa 10 Minuten schläft sie ein. Und wann steht sie wieder auf? Manchmal dauert es eine halbe Stunde, manchmal bis zu einer Stunde, aber nie länger. Danach wandelt sie durch die Uni, ehe sie sich wieder ins Bett legt. Und Sie folgen ihr auf dem Weg durch die Uni? Ich habe einen kleinen Empfänger bei mir. Die Gehirnströme werden drahtlos übertragen, aber ich muss in ihrer Nähe bleiben, da der Impuls sehr schwach wird, wenn die Sonden und der Empfänger mehr als 5 Meter voneinander entfernt sind. Verändert sie sich im Schlaf? Das können Sie gleich selber miterleben. Machen Sie sich auf einiges gefasst. Heißt das, sie wird gefährlich? So würde ich das nicht formulieren. Sie lächelte, verzichtete jedoch auf weitere Ausführungen. Wir warteten. Meine Klientin schlief in Seitenlage, drehte sich nach exakt 12 Minuten um. Und nach weiteren 7 Minuten stand sie auf und streckte sich. Sie tat so, als würde sie sich anziehen, obwohl sie sich zuvor nicht ausgezogen hatte. Schließlich öffnete sie die Tür und wir folgten ihr. Faszinierend, nicht wahr? Wacht sie auf, wenn ich sie anspreche. Sie können sie anschreien, sie kneifen, es nützt alles nichts. Ein Teil ihres Bewusstseins schläft, aber ihr Körper und der Geist sind hellwach. Sie dreht sich um und kommt auf uns zu. Keine Panik, sie wird sie nicht wiedererkennen. Sie erkennt auch mich nicht. So etwas passiert mir nur nach einem längeren Gelage. Die Frau sieht aber ganz, ganz nüchtern aus. Hallo, Frau Dobeck. Wie geht es Ihnen? Woher kennen Sie meinen Namen? Wo bin ich hier? An der Universität. Ich bin Silvia Madörin und leite eine Untersuchung über Schlafwandler. Ist das einer Ihrer Patienten? Mein Name ist Meloni und ich lasse mich von schlafwandelnden Damen anheuern. Sie lassen sich von Frauen bezahlen? Haben Sie das nötig? Wie viel verlangen Sie für eine Nacht? Kommt auf den Auftrag an. Ich bezahle nicht, das habe ich nicht nötig. Aber wenn Sie möchten, dürfen Sie sich heute Nacht in mein Bett legen. Danke, aber ich kann mir ein eigenes Bett leisten. Na, Männer wie Sie sollten sich glücklich schätzen, dass ich Sie eines Blickes würdige. Vielleicht sollten wir gemeinsam einen Kaffee trinken. Haben Sie mir diese Dinge an die Schläfen geklebt? Es dient einem wissenschaftlichen Zweck. Aha, dient dieser Mann auch einem wissenschaftlichen Zweck? Er ist sozusagen mein Assistent. Ich muss doch sehr bitten. Assistent nennt man so etwas? Was hat diese Schlampe, was ich nicht habe? Na warte, du Waschlappen, ich werde dich töten. Mich beleidigst du nicht noch einmal. Vorsicht, sie meint es ernst. Tatsächlich versuchte meine Klientin, mich mit bloßen Händen zu erwürgen. Ich überrumpelte sie mit einem Schlag in die Magengrube. Sie sackte zusammen und wimmerte. Frau Madörin sah mich vorwurfsvoll an. Meine Klientin stand auf und ging langsam zurück in den Raum, in dem das Bett war. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise verhalten sich Menschen, die im Schlaf wandeln, nicht aggressiv. Ist sie immer so? Oder nur, wenn attraktive Männer in ihrer Nähe sind? Es ist egal, wie der Mann aussieht. Sie probiert es bei jedem. Und ich dachte, ich sei ein Auserwählter. Das denkt jeder. Und wie halten Sie es mit den Männern? Ich trenne Beruf und Privatleben strikt voneinander. Aha, und was machen Sie heute Abend? Nichts, was ich mit Ihnen tun müsste. Dabei wollte ich Ihnen meine Whisky-Sammlung zeigen. Ich stehe mehr auf Gin. Auch nicht zu verachten. Sie sollten sich jetzt um Frau Dobeck kümmern. Und weg war die attraktive Wissenschaftlerin. Zurück blieb Meloni und eine Klientin, die Rätsel aufgab. Sie erinnerte sich an nichts und niemanden. Und sie sah alles andere als erholt aus. Ich muss hier weg. Ich bin total erledigt, nicht wahr? Ja, haben Sie mich beobachtet? Ich habe doch nichts Unanständiges getan, oder? Sie wollten mich zuerst verführen und danach erwürgen. Ich? Sie? Ach, das kann nicht sein. Sie verändern sich, wenn Sie schlafwandeln. Sie werden aggressiv und gefährlich. Aggressiv genug, um einen Mann wie Karl Kroll zu ermorden? Wir sollten gemeinsam versuchen, jene Nacht zu rekonstruieren. Es muss Leute geben, die Sie gesehen haben. Sehen Sie den jungen Mann da drüben? Er folgt mir seit einigen Tagen. Wenn Sie wach sind oder wenn Sie schlafen? Er beobachtet mich. Sehen Sie? Kennen Sie ihn? Ich habe ihn nie zuvor gesehen. Jetzt geht er weg. Er rennt, sehen Sie? Ich versuchte, dem jungen Mann zu folgen, doch er rannte bei Rot über die stark befahrene Straße und verschwand danach hinter einem Tram. Ehe ich die Straße überqueren konnte, hatte er sich endgültig aus dem Staub gemacht. Ich erhielt einen Anruf von Herrn Obrecht, dem seltsamen Schlafforscher, der mich unbedingt sprechen wollte. Weshalb er dies ausgerechnet im Zoo tun wollte, war mir zwar schleierhaft, aber für ein paar nützliche Informationen ist unsereins kein Weg zu weit. Ich beobachte die Tiere, während sie schlafen. Tiere träumen genauso wie Menschen. Ich frage mich, ob es denkbar ist, dass ein Mensch in einem Tiertraum erscheint und so gezwungen wird, ebenfalls von einem Tier zu träumen. Ich träume meistens von Tieren, wenn ich im Traum etwas esse. Seltsamerweise esse ich in meinen Träumen öfter Lammfleisch. Glauben Sie, dass sich das auf die Träume der Lämmer auswirkt? Meine Theorie könnte alles auf den Kopf stellen, was wir bisher über unser Unterbewusstsein zu wissen glauben. Der Traum als Parallelexistenz. Ich werde im nächsten Jahr mein erstes Buch veröffentlichen. Und ich werde nächstes Jahr davon träumen, als Känguru durch die Träume einer Stubenfliege zu hüpfen. Kommen Sie endlich auf den Punkt, Herr Obrecht. Parallelexistenz hin oder her, meine Anwesenheit auf diesem Planeten ist zeitlich beschränkt. Ich wollte Sie warnen. Wieso? Sind Sie in einem Traum meinem Killer begegnet? Ich habe gehört, dass Sie für Frau Dobeck arbeiten. Sie kennen die Frau. Ich habe mich eingehend mit dieser Frau beschäftigt. Sie ist eine Betrügerin. Sie tut alles nur, um nicht arbeiten zu müssen. Frau Dobeck ist gar keine Schlafwandlerin. Die Frau ist gefährlich. Als ich ihr sagte, dass ich sie für eine Betrügerin halte, wurde sie handgreiflich. Sie drohte, mich zu töten. Seither träume ich manchmal von ihr. Im Traum hat sie mich schon mehrmals getötet. Immer mit einem Messerstich in den Rücken. Sie scheinen sich aber gut von ihrem Tod erholt zu haben. Seit ich diese Träume habe, schmerzt mein Rücken. Vielleicht liegt das am Gewicht, das Sie mit sich herumtragen. Gut, dass Sie das ansprechen. Ich brauche jetzt dringend einen Hamburger. Kommen Sie mit. Da ich nichts Gescheiteres zu tun hatte, ließ ich mich zu einem Fischburger überreden. Er schmeckte zwar nach Fisch, doch was hieß das schon in einem Zeitalter, in dem manche Kondome nach Himbeer rochen? Als es Nacht wurde, legte ich mich zusammen mit Obrecht auf die Lauer. Die Frau hält alle zum Narren. Sie geht jede Nacht aus dem Haus, nur damit niemand auf die Idee kommt, ihre Invalidenrente zu streichen. Ich habe bereits einmal nachts hier ausgeharrt, ohne dass Frau Dobeck erschien. Ich habe diese Frau eingehend studiert. Sie ist keine Schlafwandlerin, sie ist eine Betrügerin. Sind Sie ihr oft in der Nacht gefolgt? Zweimal, das genügte. Sie benahm sich ganz und gar nicht wie eine Schlafwandlerin. Sie fiel sogar einmal hin, ohne aufzuwachen. Dann, sie kommt. Hoffentlich geht sie heute an einer Imbissbude oder einem McDonald vorbei. Sie denken auch immer nur an das eine. Genau wie diese Frau. Sie denkt nicht an die Männer, die sie verführt. Sie denkt nur an ihre Rente. Diese Frau ist asozial und sie wagt es, in meinen Träumen aufzutauchen. Das muss ein Ende haben. Sie sind doch nicht bewaffnet, oder? Ich werde sie überführen und Sie sind mein Zeuge. Frau Dobeck bestieg weder ein Taxi noch eine Straßenbahn. Sie ging zu Fuß den Häuserblocks entlang und schien genau zu wissen, wohin sie wollte. Als sie in einem Hinterhof verschwand, warteten wir einen Moment und sahen, wie der junge Mann, der Frau Dobeck seit ein paar Tagen verfolgte, ihr ebenfalls folgte. Wir versteckten uns hinter einem Lieferwagen und lauschten. Endlich! Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Ich kann nicht mehr ohne dich leben. Ich wohne da drüben. Willst du mitkommen? Ich bin dir gefolgt. In der Nacht, als du diesen Mann getötet hast. Du hast alles gesehen? Ich werde niemandem etwas sagen. Wirst du mich erpressen? Ich liebe dich. Ich möchte mit dir zusammen sein. Das geht nicht. Das weißt du ganz genau. Dann gehe ich jetzt zur Polizei. Du hast es nicht anders gewollt, du Mörder. Du wirst nicht zur Polizei gehen. Willst du mich erschießen? Genau, das werde ich tun. Was ist los? Wer sind Sie? Wo bin ich? Sie sind eine Betrügerin und das da ist ein Mörder. Legen Sie die Waffe nieder, junger Mann. Weshalb ist die Frau nicht tot? Ich habe auf ihr Herz gezielt. Mein Handy. Er hat mein Handy erschossen. Frauen sollten ihr Handy in der Handtasche tragen. Erklärt mir endlich jemand, was hier los ist? Dieser junge Mann hat Karl Kroll erschossen. Sie sind ihm nachts gefolgt und waren vermutlich Zeugen des Mordes. Deshalb wollte er Sie ebenfalls erschießen. Das werde ich auch tun. Dann müssen Sie auch mich und Herrn Obrecht erschießen. Na und? Ich habe genug Munition bei mir. Normalerweise müsste jetzt eigentlich der langsamste Polizist der Stadt auftauchen und uns alle in sein Kreuzworträtsel integrieren. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, junger Mann. Sie geben mir Ihre Waffe und ich besorge uns beiden einen riesigen Cheeseburger. Und dazu Brownies? So viel Sie möchten. Also gut. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Gehen wir. Aber hallo, hallo, hallo, was ist mit mir? Ja, was ist mit meinem Handy? Wer ersetzt mir den Schaden? Und was ist mit meinem Honorar? Ich habe Ihnen alles gegeben, was in Krolls Brieftasche steckte. Und wenn Ihnen das nicht genug ist, können wir gemeinsam zur Polizei gehen und fragen, ob es wohl legal ist, wenn ein Detektiv gestohlenes Geld als Honorar annimmt, nicht wahr? Ich hatte keine Lust, mich auf einen Disput einzulassen. Der junge Mann stellte sich nach dem Genuss mehrerer Hamburger freiwillig der Polizei und meine Klientin wandelte weiter durch die Nächte. Ich meldete mich bei der Uni freiwillig für ein Schlafexperiment. Leider wurde dieses nicht von der schönen Frau Madörin geleitet, sondern von einem älteren, nach Putzseife riechenden Mann. So geht das. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Schlafwandlerin, dritter und letzter Teil. Bei dieser Folge Philip Maloney mit dabei, der Michael Schachti, oder Gseidl, Isabel Scherot, Fabienne Hadon und Peter Fischli, der Philipp Stengel, Uli Beck und der Peter.